Wir sind wieder hier. Hallo, hallo. Und ein drittes schönes, heißes Hallo. Hallo. Von dir gibt es nur eins, ha? Von mir gibt es eins. Aber das ist dafür. Ein bestätigendes. Hallo. Ein herzliches Hallo. Wunderschön. Reden wir ein bisschen weiter von Gott, unserem Vater. Ich habe ja immer wieder erwähnt, dass vor ein paar hundert Jahren erst wurde die Bibel so verändert, dass es da Kapitel hineingab und dann kamen auch Verse hinein und auch Überschriften hinein. Und da gibt es gewisse Überschriften, die sind gut, gewisse, die mag ich nicht. Und ich mag die Überschrift nicht, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Du weißt doch warum, oder? Ja, ja, die gibt es bei mir in meiner Bibel nicht mehr. Was hast du für eine Bibel? Hast du dir selbst eine geschrieben? Nein, ich habe einfach ein Lineal genommen, einen schwarzen Kugelschreiber und habe es einfach durchgestrichen und habe kein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe meine Bibel aber im iPad. Wie mache ich das? Imagination. Das muss ich dir vorstellen. Ich stelle es mir vor. Und du weißt ja, warum ich den Titel gar nicht mag, verlorener Sohn. Warum denn? Erklärst du unseren lieben Leuten, die uns hier zusehen. Ja, weil es da zwar um den Sohn geht, der als der Verlorene ist und abhaut, aber die Geschichte erzählte Jesus nicht, um den verlorenen Sohn zu beschreiben, sondern um seinen wunderbaren Vater zu repräsentieren. Genau so ist es. In demselben Zusammenhang erzählte Jesus mehrere Gleichnisse. Die verlorene Münze, die verlorene Schaf. Und bei keinem dieser Gleichnisse geht es um das Verlorene. Es geht um das Gefundene. Und weißt du, wenn ich an den verlorenen Sohn denke oder an das Gleichnis denke, dann muss der Fokus auf das sein, was Jesus eigentlich wirklich vermitteln wollte. Wäre mal toll, wenn wir über Gleichnisse reden könnten, warum Leute die Gleichnisse oft so schwer verstehen. Ein Gleichnis kannst du nur verstehen, wenn du einige Dinge anerkennst. Erstens, ein Gleichnis ist eine erfundene Geschichte. Aber viele Christen nehmen ein Gleichnis, als ob jedes Wort die Wahrheit wäre. Es ist eine erfundene Geschichte, um etwas darzustellen. Das ist das Erste. Da die Geschichte erfunden ist, ist nicht jedes Detail richtig. Zweitens, diese gefundene Geschichte, die stellt etwas dar in der Kultur hinein zu den Menschen, zu denen sie gesprochen wurde. Ich bin überzeugt, würde Jesus Gleichnisse heute erzählen, wenn er auf Erde leben würde, er würde in Deutschland leben, er würde ganz andere Gleichnisse erzählen. Weil er würde Geschichten einfach sich auswählen, die Wahrheit repräsentieren, die er vermitteln wird. Und drittens, er will immer eine Grundwahrheit damit vermitteln. Er will nicht jedes Detail ganz genau erklärt haben. Er will Grundwahrheiten vermitteln. Und die Grundwahrheit vom Gleichnis, wie wir es verlorenen Sohn nennen, ist, dass es gibt einen Vater, der ist so crazy, der ist so gegen die Kultur des eigenen Landes, in der er gelebt hat, der ist so anders, dass es einfach einen, wie sagt man da, die Sicherung durchhaut. Mhm. Wie sagt ihr da auf Deutsch? Auch so? Ja, ja. Einfach so. Denken mal von der Kultur, in der Jesus das Gleichnis erzählt hat. Lukas 15. Da kommt ein junger Mann und er sagt, gib mir das Erbe. Und der Vater gibt es ihm. Dann haut der junge Mann ab. Der nimmt einfach und haut ab damit. Und dann versaut er es alles. Und dann kommt er zurück zum Vater und der junge Mann weiß ja schon, was ihm jetzt blüht. Das weiß er ja. Der kennt ja die Kultur. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Lass mich nur einen Tagelöhner sein. Du weißt ja, was ein Tagelöhner war, oder? Ja, der war einfach nur der für einen Tag bezahlt wurde und das genau. War's. Der hat aber nie gewusst, ob er morgen auch noch einen Job hat. Ja. Ein Tagelöhner wusste heute, wenn ich Arbeit finde bei dem Boss, dann kriege ich heute auch das, was mir für diesen Tag zusteht. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Wenn ich morgen Glück habe, kriege ich auch wieder was. Wenn ich Pech habe, dann bin ich morgen auf der Straße und habe nichts. Und dieser junge Mann, der war sich so sicher, dass das ist, was ihm zusteht. Aber das Interessante ist, er hat gesagt, mein Vater hat viele Tagelöse, vielleicht gibt er mir auch die Chance. Da war sich nicht mal sicher, ob er das vom Vater überhaupt bekommen wird. War er sich gar nicht mehr sicher. Das heißt, der junge Mann hat ganz genau gewusst, was ihm blüht. Und was tut der Vater? Ja, das ist etwas total Verrücktes. Also Jesus hat das ja so krass erzählt, dass das allen die Sicherung rausgehaut haben musste damals. Du, ich denke, die Leute, die waren sicher vom Kopf gestoßen. Ist das angemessen beschrieben oder ist das? Ich war sehr nett. Ich lerne von dir ganz nett, mich auszudrücken. Ist das so? Jetzt sitzen wir seit zwei Tagen hier im Studio von früh bis spät. Da lerne ich schon was, ja, natürlich. Also, die Leute, wenn die Jesus so haben reden hören, so einen Rabbi haben sie noch nie reden gehört. Erstmal bringt er den Vater ins Spiel und dann beschreibt er den Vater auch noch und stellt deren im Prinzip intime Definition vom Familienleben komplett auf den Kopf. Also eigentlich, glaube ich, sind die ausgerastet. Ja, völlig. Und weißt du, und das Traurige für mich ist, dass Jesus es uns so klar erzählt und trotzdem gibt es immer noch Christen, die zweifeln am guten Vater. Wie klarer kannst du es erzählen? Denk einmal nur, womit es anfängt. Erstens, der Vater manipuliert ihn nicht, redet ihm nicht ein, versucht ihn nicht, das auszureden. Der Vater gibt ihm das Erbe. Das hätte er gar nicht tun müssen. Der Vater sagt, okay, da hast's. Der Vater hätte sagen sollen, Moment mal, junger Mann, jetzt mein Erbe, ich bin noch am Leben, du bist noch zu Hause, du bleibst jetzt schön hier zu Hause arbeiten. War eine Frechheit, dass er das vorher... Hat er im Prinzip damit gesagt, Vater, ich sehe dich für tot, ich will jetzt das Erbe haben. Nein, da bin ich mir nicht sicher, weil da gibt es gewisse Theologen, die sagen, dass ein Mann mit 30 sein Erbe hat antreten können. Er war 30? Also es gibt eine Bibelauslegung, die sagt, sie nehmen an, dass der junge Mann 30 war. Okay. Und von dem her hatte er auch das Recht, sein Erbe einzufordern. Darum hat sein Vater mir so freiwillig gegeben. Nur, also es gibt Bibelausleger, die sagen, der hat den Vater als tot quasi gesehen. Andere sagen wieder, in der jüdischen Kultur, da gab es diese Möglichkeit, oder da gab es, das war Teil der Kultur. Nur, hier war der Deal. Wenn ich mit 30 mein Erbe antrete und sage, Vater, gib mir mein Erbe, dann war das ja wie ein Vertrag. Das heißt, ich kriege jetzt schon meinen Erbteil, aber meine Aufgabe ist jetzt, den Rest des Lebens hier in der Business des Vaters zu bleiben, hier weiterzuarbeiten und den Vater zu versorgen bis ans Lebensende. Das war der Deal. Wow, das war der Deal. Nie gehört. Mhm. Das heißt, ich tendiere eher dahin, dass das nicht falsch war, das Erbe zu nehmen, denn den Vater hätte es ihnen sonst doch wahrscheinlich nicht gegeben. Das haben die Juden auch verstanden. Nur was falsch war, dann mit dem Erbe abzuhauen und den Vater zu Hause hängen zu lassen, das war ganz, ganz verachtend. Das war den Vater verachtend. Und wir wissen ja, denk einmal, Peter, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Im Gesetz dieser Leute stand ja, dass wenn ein Kind den Vater und die Mutter flucht, muss er gesteinigt werden. Getötet werden. Das heißt, dieser Junge hat Schande gebracht auf den Vater. Als er zurückkam, reumütig, hätte er eigentlich müssen getötet werden. Von der Familie dann, oder? Mhm. Vom Volk. Das Volk hätte ihn steinigen müssen. Der hätte müssen vor dem Stamm gebracht werden und gesteinigt werden. Also vom Gesetz her, genauso wie die Ehebrecherin hätte müssen gesteinigt werden, vom Gesetz her, der Mann, der Schande bringt auf die Eltern, der muss von den anderen gesteinigt werden. Das heißt, ich glaube, er war 30, ich glaube, er hatte das Recht, das Erbe einzufordern, der Vater gab es ihm auf, nur er musste jetzt zu Hause bleiben und sich um den Vater kümmern, den Rest des Lebens. Was macht er? Er haut ab und bringt Schande über die Familie. Und wenn er jetzt erwischt wird, muss er gesteinigt werden vom Gesetz. Die lebten ja noch unter dem Gesetz. Und jetzt wagt er es, sich zurückzukommen zum Vater, weil er ja so am Boden war, hat nichts mehr zum Essen. Nicht mal für die Schweine bekommen haben, hat er gegessen, zum Essen bekommen. Und Schweine waren ja verachtet gewesen in der jüdischen Kultur. Das heißt, er war am tiefsten Tiefpunkt angekommen. Das Letzte hat er noch nicht mal bekommen. Das Schlimmste hat er nicht mal bekommen. Das Allerschlimmste, das unreine Tier, was das frisst, nicht mal das kriege ich. Also das Gleichnis ist voll von Skandalen. Von der jüdischen Kultur ist das ein Gleichnis voll von Skandalen. der geht weg, der bringt Schande auf den Vater. Das war ja schon ganz schlimm. Vater und Mutter ehren war ja sehr hochgehalten in der Kultur. Bringt Schande, versaut alles. Dann, wieder, dann geht er dorthin, wo sie die Schweine hüten. Das dürfte ein Jude schon gar nicht. Ein Jude dürfte ja um Himmels Willen keine Schweine hüten. Und Jesus erzählt das aber dann auch noch. Warum hat Jesus nicht gesagt, er hat Schafe gehütet? Das wäre akzeptiert gewesen. Warum bringt Jesus Schweine ins Spiel? Also Jesus macht dieses Gleichnis so krass, wie es nur geht. Er wollte damit zeigen, dass er, wie sehr am Ende er war, dass er selbst das Unreine, selbst beim unreinen Tier gelegen ist und dort das Futter von dem unreinen Tier haben wollte, weil er am Verhungern war? Er wollte damit zeigen, dass tiefer kann ein Mensch eigentlich nicht mehr fallen und wie der Vater dann umgeht mit dem, der so tief gefallen ist, das wollte er zeigen. Und das liebe ich an der Geschichte voll. Ich auch. Also wie der Vater in der Geschichte. Also kann es sein, dass die Beschreibung eines Vaters eigentlich eine schöne Beschreibung ist, auch in den Ohren derer, die einen Vater so nicht kennen? Zur damaligen Zeit ist das wahrscheinlich ein Skandal gewesen in der Geschichte. Es war ein Skandal in der Kultur. Aber denk einmal, lieber Peter, wie oft Jesus folgende Aussage getätigt hat. Markus 8 sagt das zum Beispiel auch. Wie Ohren hat der Hörer. Das heißt, die hören wollten, die haben es gehört. Ich sage jetzt etwas Gewagtes. Derjenige, der den Vater wirklich erleben möchte, als liebevollen, gütigen, herzlichen, fürsorglichen Vater, der kann ihn auch erleben. Ich werde dir sagen, warum. Wenn du dich entscheidest, dass du den Vater so erleben willst, wie er ist, herzlichst, fürsorgend, liebend, umarmend, nicht richtend, nicht anklagend, dann kannst du ihn so erleben, weil Jesus hat ihn dir so gezeigt. Es gibt keinen Grund, und ich möchte sogar sagen, es gibt keine Ausrede, warum ein Mensch Gott nicht als solchen Vater erleben kann, der die Bibel hat zum Lesen. Krass. Jesus ist der lebende Beweis, um zu sehen, wie der Vater ist. Ein Christ, der den Vater nicht wirklich erlebt, ist selbst schuld. Wenn Jesus alles getan hat, um uns den Vater zu zeigen, und ich schaue nicht hin und sehe nicht, wer ist schuld? Wenn Jesus sagt, schau, ich sag's dir alles, nur du musst dich entscheiden, Ohren zu haben, zum Hören, wer ist denn schuld? Wer ist schuld, wenn wir ein verstocktes Herz haben, Gott oder ich? Ja, natürlich ich. An diesem, alleine an Lukas 15 Gleichnis, wenn du dich befasst mit dem, dann geht es gar nicht anders, als dein Herz auch den Vater so erleben wird. Nur du musst dich halt befassen mit dem. Du musst halt loslassen. Das Urteilen, das Richten, deine Perspektive, deine Wahrnehmung. Du musst aufhören, daran festzuhalten, dass mein Vater war so, darum habe ich eben kein gutes Gottesvaterbild. Diese Sachen musst du loslassen. Du musst aufhören zu richten, aufhören zu urteilen. Du musst vergeben von ganzem Herzen. Du musst sagen, egal was mein Vater getan hat, ich ehre ihn, weil er mir das Leben geschenkt hat. Und ab sofort befasse ich mich mit dem Vater, den Jesus mir gezeigt hat. Der ist nicht abstrakt, der ist nahbar, der ist angreifbar, der ist erkennbar, der ist erlebbar. Greifbar meinst du? Greifbar, ja. Der ist greifbar, ja. So schon? So intensiv? Intensiver? Völlig intensiver. Also im Prinzip mein ganzes Wesen erfährt das, oder? Mein Fühlen, mein Denken. Alles. Und der Schlüssel ist, ich starte mit Jesus, richtig? Nur ohne Jesus kriegst du den Vater nicht auf die Reihe. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Person Jesu, muss aber automatisch wissen, was das Ziel war, warum Jesus auf der Erde war. Um mich zum Papa zurückzubringen. Das heißt, ich beschäftige mich mit Jesus und bin automatisch auf dem Weg, den Papa kennenzulernen, richtig? Schau, was ich getan habe. Weil ich habe mir schwer getan mit Fahren, habe ich dir schon gesagt. Ja. Peter, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe eines Tages gesagt, ich lese jetzt eine Zeit lang nur Evangelien, sonst gar nichts. Ich lese nur die Evangelien. Und in den vier Evangelien befasse ich mich nur darum, wie Jesus als Person war. Nicht, was er gesagt hat, gelehrt hat. Das lasse ich jetzt mal alles beiseite. Habe ich bewusst so gemacht. Und ich befasse mich einmal die nächsten Monate nur mit, wie Jesus als Person war. Und jedes Mal, wenn ich sehe, wie er als Person war, mache ich Stopp, Pause. Schließe meine Augen und sage mir selbst, das war jetzt der Vater. Das war nicht Jesus, das war der Vater. Nachdem die Bibel sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, kann ich den Vater nur in Jesus sehen. Ich sehe ihn sonst nirgends. Du findest ihn nicht in 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Du findest ihn nirgendwo außer in den Evangelien. Nur da siehst du den Vater. Du hast das Beispiel gesehen und hast dir einfach meditierend vorgestellt, okay, so ist er. Das genau. Wie hast du kreiert. Genau. Zum Beispiel, ich komme zu Johannes 8. Johannes 8, Ehebrecherin. Wow, ich verurteile dich nicht. Mach die Augen zu, sehe ich den Vater im Himmel, der zu einer Sünderin, zu einer Hure sagt, die gehurt hat. Jetzt nicht Hure im Sinn von Prostituierte, aber die halt, wir sagen jetzt gehurt, wenn jemand fremdgegangen ist. Ja. Ehebrecherin. Ich mache die Augen zu, ich sage, Jesus sagt zu der, der eine der schlimmsten Sünde begonnen hat, ich verurteile dich. Das hat jetzt der Vater gesagt. Jesus hat nichts anderes gemacht, als den Vater repräsentiert, die Worte des Vaters ausgesprochen. Wow, der Vater umarmt denjenigen, der die Ehe bricht und verdammt ihn nicht. Und so habe ich angefangen, in meinem eigenen Herzen den Vater zu erleben. Weißt du, was ich mache? Ich fange damit an. Ich sage dir, das ist genial. Ich fange damit neu an. Das ist genial. Du wirst sehen, Matthäus 9, von Vers 35 weg. Jesus sah, dass die Leute, die waren verschmachtet wie Schafe ohne Hirten und sein Herz war vermittelt bewegt und er heilte sie alle. Alle. Mache ich die Augen zu und sage, wow, der Vater im Himmel will, dass alle gesund sind. Hochzeit, kein Wein. Vater sagt, ich freue mich nicht, wenn die feiern müssen ohne Wein. Ich will, dass die gute Feier haben. Vater. Über Jesus kannst du den Papa lernen. Es wird emotional, wenn man diesen Vater sich vorstellt. Mhm. Also die Lebenssituation hat er alle angesprochen. Alle. Schau, wir haben 18 Minuten schon. Wir machen bei diesem Gedanken gleich weiter. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao.